Sollte ein Staat die Geldmenge verwalten? Der größte Betrug der Moderne ist die Vorstellung, dass der Staat die Geldmenge verwalten muss. Dies ist eine Grundannahme, die nicht in Frage gestellt wird und von allen gängigen ökonomischen Denkweisen und politischen Parteien unterstützt wird. Die Praxis hat bis heute keinen einzigen Beweis zur Untermauerung dieser Behauptung geliefert und jeder Versuch, die Geldmenge zu verwalten, endete in einer wirtschaftlichen Katastrophe. Das Management der Geldmenge ist das eigentliche Problem, das sich jedoch als die Lösung ausgibt. Es ist der Triumph der emotionalen Hoffnung über die hartnäckige Vernunft, es ist der Ursprung aller politischen Lügen über die wundersame Geldvermehrung, die an leichtgläubige Wähler verkauft werden. Das Geldmengenmanagement funktioniert wie eine sehr süchtig machende und zerstörerische Droge, wie zum Beispiel Crystal Meth oder Zucker. Es verursacht ein schönes Hoch am Anfang, indem es seine Opfer dazu bringt, sich unbesiegbar zu fühlen, aber sobald die Wirkung nachlässt, kommt der verheerende Absturz und das Opfer bettelt um mehr. Hier muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden. Entweder man ist bereit, die Entzugserscheinungen zu erleiden, indem man die Sucht bekämpft, oder man verpasst sich den nächsten Schuss, verzögert die Zahlung der Rechnung um einen Tag und erleidet schwere Langzeitschäden. Für keynesianische und marxistische Ökonomen und andere Befürworter der staatlichen Geldtheorie ist Geld das, was der Staat als Geld bezeichnet, und deshalb ist es das Vorrecht des Staates, mit ihm zu tun, was ihm beliebt. Dies bedeutet unweigerlich, dass der Staat es drucken wird, um es für das Erreichen seiner staatlichen Ziele auszugeben. Es ist also das Ziel der Wirtschaftsforschung, zu entscheiden, wie man die Geldmenge am besten ausbaut und zu welchem Zweck. Aber allein die Tatsache, dass Gold seit Tausenden von Jahren, also vor der Erfindung von Nationalstaaten, als Geld verwendet wurde, ist bereits eine ausreichende Widerlegung dieser Theorie. Die Tatsache, dass die Zentralbanken immer noch große Mengen an Goldreserven halten und immer noch mehr davon anhäufen, zeugt von der dauerhaften monetären Natur des Goldes, obwohl kein Staat es vorschreibt. Aber welche historischen Ausreden die Befürworter der staatlichen Geldtheorie über diese Fakten auch anführen mögen, ihre Theorie wurde in den letzten 10 Jahren vor ihren eigenen Augen durch den anhaltenden Erfolg und das Wachstum von Bitcoin widerlegt. Die Währung hat einen monetären Status erreicht und ist derart im Wert gestiegen, dass sie allein schon aufgrund ihrer zuverlässig guten Verkäuflichkeit über den Wert der meisten staatlich unterstützten Währungen liegt, obwohl keine Autorität die Verwendung von Bitcoin als Geld vorschreibt. In der heutigen Zeit existieren 2 staatlich anerkannte Mainstream-Ausbildungsansätze für die Lehre der Ökonomie, Keynesianer und Monetaristen. Während diese beiden Schulen sehr unterschiedliche Methoden und analytische Herangehensweisen verwenden und obwohl sich beide Parteien in bitteren akademischen Kämpfen gegenseitig beschuldigen, sich nicht um die Armen, die Kinder, die Umwelt, die Ungleichheit oder das jeweilige aktuelle Schlagwort zu kümmern, sind sie sich jedoch beide über 2 aus ihrer Sicht unstrittige Wahrheiten einig. Erstens muss der Staat die Geldmenge erweitern und zweitens benötigen beide Schulen hohe staatliche Fördermittel, um weiterhin den großen und wichtigen Fragen nachzugehen, mit denen sie auf immer kreativeren Wegen auf ihre ursprüngliche These zurückkommen. Es ist wichtig, die verschiedenen Beweggründe der beiden Denkansätze zu verstehen, um nachzuvollziehen zu können, wie beide Parteien letztlich zum gleichen Ergebnis kommen und doch gleichermaßen falsch liegen. Keynes war ein gescheiterter Investor und Statistiker, der nie Volkswirtschaftslehre studiert hat, aber so gut mit der herrschenden Klasse in Großbritannien vernetzt war, dass das peinliche Gerede, das er in seinem berühmtesten Buch The General Theory of Employment, Money and Interest schrieb, sofort den Status der grundlegenden Wahrheiten der Makroökonomie erhielt. Seine Theorie beginnt mit der völlig unbegründeten und ungerechtfertigten Annahme, dass der wichtigste Faktor bei der Bestimmung des Zustands der Wirtschaft die Höhe der Gesamtausgaben einer Gesellschaft sind. Wenn die Gesellschaft insgesamt viel ausgibt, motivieren die Ausgaben die Produzenten, mehr Produkte zu schaffen, sodass mehr Arbeitskräfte beschäftigt werden und ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht erreicht wird. Wenn die Ausgaben so stark anstiegen, dass sie über die Kapazitäten der Produzenten hinausgehen würden, würde dies zu Inflation und einem Anstieg des Gesamtpreisniveaus führen. Wenn die Gesellschaft hingegen zu wenig ausgibt, drosseln die Produzenten ihre Produktion, entlassen Arbeiter und erhöhen die Arbeitslosigkeit, was zu einer Rezession führt. Für Keynes wird eine Rezession durch den abrupten Rückgang des Gesamtausgabenniveaus verursacht. Keynes war nicht sehr gut darin, das Konzept der Kausalität und der logischen Erklärungen zu verstehen. Also hat er sich nie die Mühe gemacht, zu erklären, warum es möglich ist, dass das Ausgabenniveau plötzlich sinkt, sondern er hat stattdessen einfach nur eine weitere seiner berühmten, ungeschickten und völlig sinnlosen Redewendungen geprägt, um sich selbst die Mühe einer Erklärung zu ersparen. Er hat das Problem auf die Erscheinung von Tiergeistern zurückgeführt. Bis heute weiß niemand genau, was genau diese Tiergeister sind oder warum sie plötzlich auftauchen. Aber das hat natürlich nur dazu geführt, dass eine ganze Branche staatlich finanzierter Haus- und Hofökonomen Karriere machen konnten, indem sie versucht haben, diese Geister begreiflich zu machen oder reale Daten zu finden, die mit den Geistern korrelieren könnten. Diese Forschungen sind zwar sehr gut für die akademische Laufbahn, sind aber für jemanden, der tatsächlich versucht, Konjunkturzyklen zu verstehen, völlig wertlos. Frei herausgesagt ist Pop-Psychologie kein Ersatz für die Kapitaltheorie. Befreit von der unbequemen Last, eine Ursache für die Rezession finden zu müssen, konnte Keynes sodann ganz unbeschwert die Lösung empfehlen, die er verkaufen wollte. Immer wenn es eine Rezession oder einen Anstieg der Arbeitslosenquote gibt, ist dies auf einen Rückgang des Gesamtausgabeniveaus zurückzuführen. Und die Lösung besteht darin, dass der Staat die Ausgaben stimuliert, was wiederum die Produktion erhöht und die Arbeitslosigkeit verringert. Es gibt drei Möglichkeiten, die Gesamtausgaben zu stimulieren: Erhöhung der Geldmenge, Erhöhung der Staatsausgaben oder Steuersenkung. Steuersenkungen werden von den Keynesianern im Allgemeinen missbilligt. Es wird als die am wenigsten effektive Methode angesehen, wenn man nicht alle Steuern ausgeben würde, die man erlassen bekommt. Ein Teil davon wird gespart und Keynes verabscheute das Sparen zutiefst. Sparen würde nur die Ausgaben reduzieren und eine Senkung der Ausgaben wäre das Schlimmste, was man sich für eine Wirtschaft vorstellen kann, die nach Erholung strebt. Der Staat übernahm die Rolle, der Gesellschaft eine hohe Zeitpräferenz aufzuzwingen, indem er mehr Ausgaben erzeugte oder Geld druckte. Da es in einer Rezession schwierig ist, Steuern zu erheben, tragen Staatsausgaben effektiv zu einer Erhöhung der Geldmenge bei. Dies war also der keynesianische Heilige Gral. Wenn die Wirtschaft nicht voll beschäftigt war, würde eine Erhöhung der Geldmenge ganz einfach das Problem lösen. Es macht keinen Sinn, sich um die Inflation zu sorgen, denn wie Keynes gezeigt, sprich grundlos angenommen hat, entsteht Inflation nur dann, wenn die Ausgaben zu hoch sind und die Arbeitslosigkeit ist nur deshalb hoch, weil die Ausgaben zu niedrig sind. Wie Keynes es in seinem berühmtesten Plädoyer zugunsten der hohen Zeitpräferenz in seiner freiheitlichen Unverantwortlichkeit sagte, mag es auf lange Sicht Folgen haben. Aber es gibt keinen Grund, sich Sorgen um langfristige Folgen zu machen, denn, Zitat, auf lange Sicht sind wir ohnehin alle tot. Zitat Ende. Die keynesianische Sicht der Wirtschaft steht selbstverständlich im völligen Widerspruch zur Realität. Wenn das Modell von Keynes wahr wäre, würde es zwangsläufig dazu führen, dass es kein Beispiel für eine Gesellschaft geben kann, die gleichzeitig hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit erlebt. Aber genau das ist in der Tat viele Male passiert, vor allem in den Vereinigten Staaten in den 1970er Jahren, als trotz der gegenteiligen Zusicherung der keynesianischen Ökonomen und trotz des gesamten US-Establishments von Präsident Nixon bis zum Ökonomen des freien Marktes Milton Friedman, der den Slogan prägte »Wir sind jetzt alle Keynesianer«, der Staat im Alleingang die Arbeitslosigkeit mit erhöhter Inflation zu beseitigen versuchte. Jedoch stieg die Arbeitslosigkeit mit steigender Inflation weiter an, was die Theorie zerstörte, dass es eine Korrelation zwischen diesen beiden Kräften gibt. In jeder vernünftigen Gesellschaft hätten die Ideen von Keynes aus den Wirtschaftslehrbüchern entfernt und in den Bereich der akademischen Komödie verbannt werden müssen. Aber in einer Gesellschaft, in der der Staat die Wissenschaft zu einem sehr großen Teil kontrolliert, predigten die Lehrbücher weiterhin das keynesianische Mantra, welches das Drucken von immer mehr Geld rechtfertigte. Die Fähigkeit, Geld zu drucken, vergrößerte im wörtlichen und bildlichen Sinn die Macht des Staates, und jeder Staat strebt nach allem, was ihm mehr Macht verleiht. Der andere staatlich anerkannte makroökonomische Ausbildungsansatz unserer Zeit ist die monetaristische Schule, deren intellektueller Vater Milton Friedman ist. Monetaristen lassen sich am besten als die geschlagenen Ehefrauen der Keynesianer verstehen. Sie bieten eine abgeschwächte, verwässerte Strohmann-Version eines freien Marktes, um die Illusion eines Klimas der intellektuellen Debatte zu schaffen und um ständig und umfassend widerlegt zu werden, womit verhindert werden soll, dass intellektuelle Interessierte sich ernsthafte Gedanken über den freien Markt machen. Der Prozentsatz der Ökonomen, die eigentlich Monetaristen sind, ist im Vergleich zu den Keynesianern winzig, aber ihnen wird viel zu viel Raum für die Darlegung ihrer Ideen gegeben, gerade so, als gäbe es zwei gleich starke Seiten. Monetaristen stimmen mit den Keynesianern über die Grundannahmen der keynesianischen Modelle weitgehend überein, finden aber ausgeklügelte und ausgefeilte mathematische Spitzfindigkeiten mit einigen Schlussfolgerungen in Bezug auf das keynesianische Modell. Anhand bestimmter Ausnahmen wagen sie es dann, eine etwas reduziertere Rolle für den Staat in der Makroökonomie vorzuschlagen, wodurch sie sofort als herzloser, böser, kapitalistischer Abschaum abgestempelt werden, der sich nicht um die Armen kümmert. Monetaristen lehnen im Allgemeinen die keynesianischen Bemühungen ab, Geld auszugeben, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, und argumentieren stattdessen, dass auf lange Sicht die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit nachlassen und stattdessen eine Inflation hervorgerufen wird. Stattdessen bevorzugen Monetaristen Steuersenkungen, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil sie argumentieren, dass der freie Markt die Ressourcen besser zuweisen wird als die staatlichen Ausgaben. Während die Debatte über Steuersenkungen und Ausgabensteigerungen weitergeht, sieht die Wahrheit so aus, dass beide Sichtweisen zu erhöhten Staatsdefiziten führen, die nur mit monetarisierten Schulden finanziert werden können, was effektiv zu einer Erhöhung der Geldmenge führt. Der zentrale Leitgedanke des monetaristischen Denkens ist jedoch, dass die Staaten dringend einen Zusammenbruch der Neuversorgung mit Geld bzw. einen Rückgang des Preisniveaus verhindern müssen, den sie als Ursache aller wirtschaftlichen Probleme betrachten. Ein Rückgang des Preisniveaus oder eine Deflation, wie die Monetaristen und Keynesianer es gerne nennen, würde dazu führen, dass jeder sein Geld hortet, seine Ausgaben reduziert, die Arbeitslosigkeit steigt und eine Rezession entsteht. Am besorgniserregendsten ist für die Monetaristen jedoch, dass die Deflation in der Regel mit einem Zusammenbruch der Bilanzen des Bankensektors einhergeht. Da auch die Monetaristen eine abneigende Haltung gegen das Verständnis von Ursache und Wirkung pflegen, kommen sie zu der Überzeugung, dass die Zentralbanken alles tun müssen, um eine Deflation zu verhindern. Um zu erfahren, warum Monetaristen so viel Angst vor der Deflation haben, sollte man sich die Rede des ehemaligen Vorsitzenden der US-Notenbank, Ben Bernanke, aus dem Jahr 2002 ansehen, mit dem Titel »Deflation – Making Sure It Doesn't Happen Here«. Aus der Gemengelage dieser beiden Schulungsansätze ergibt sich ein Konsens, der in makroökonomischen Studiengängen auf der ganzen Welt gelehrt wird. Dass die Zentralbanken in der Lage sein sollten, die Geldmenge in einem kontrollierten Tempo auszuweiten, um die Menschen zu ermutigen, mehr auszugeben und so die Arbeitslosenquote ausreichend niedrig zu halten. Sollte eine Zentralbank die Geldmenge verringern oder nicht ausreichend ausweiten, kann eine deflationäre Spirale beginnen, die die Menschen davon abhalten würde, ihr Geld auszugeben, was der Beschäftigung schadet und einen wirtschaftlichen Abschwung verursacht. Die Debatte ist so ausgelegt, dass die meisten Mainstream-Ökonomen und Lehrbücher nicht einmal der Frage nachgehen, ob die Geldmenge überhaupt erhöht werden sollte und man den Anstieg für völlig selbstverständlich hält. Stattdessen wird diskutiert, wie die Zentralbanken diesen Anstieg bewältigen und ihre Zinsen diktieren sollten. Das Credo von Keynes, das heute allgemein anerkannt ist, ist das Glaubensbekenntnis zugunsten von Konsum und Ausgaben, um sofortige Bedürfnisse zu befriedigen. Durch die ständige Ausweitung der Geldmenge macht die Geldpolitik der Zentralbanken das Sparen und Investieren weniger attraktiv und ermutigt so die Menschen, weniger zu sparen und zu investieren und gleichzeitig mehr zu konsumieren. Die tatsächliche Auswirkung davon ist die weit verbreitete Kultur des demonstrativen Konsums, in der die Menschen ihr Leben leben, um immer größere Mengen an Mist zu kaufen, den sie nicht brauchen. Wenn die Alternative zur Geldausgabe darin besteht, anzusehen, wie die eigenen Ersparnisse mit der Zeit an Wert verlieren, dann kann man sie genauso gut ausgeben, bevor sie ihren Wert verlieren. Die finanziellen Entscheidungen der Menschen wirken sich auch auf alle anderen Aspekte ihrer Persönlichkeit aus, wodurch eine hohe Zeitpräferenz in allen Lebensbereichen entsteht. Die Abwertung der Währung führt zu weniger Ersparnissen, mehr Kreditaufnahme, mehr Kurzfristigkeit in der wirtschaftlichen Produktion und in künstlerischen und kulturellen Bemühungen und, vielleicht am schädlichsten, zu einer Überbelastung der landwirtschaftlichen Böden und ihrer Nährstoffe, was zu einem immer niedrigeren Nährstoffgehalt der Nahrung führt. Im Gegensatz zu diesen beiden Denkweisen steht die klassische Tradition der Volkswirtschaftslehre, die den Höhepunkt einer über Jahrhunderte entstandenen Wissenschaft aus aller Welt darstellt. Die Lehre, die heute zu Ehren der letzten großen Generation von Ökonomen aus Österreich während des Goldenen Zeitalters vor dem Ersten Weltkrieg allgemein als österreichische Schule bezeichnet wird, stützt sich auf die Arbeit klassischer schottischer, französischer, spanischer, arabischer und altgriechischer Ökonomen, um ihr Verständnis von Ökonomie zu vermitteln. Im Gegensatz zu der keynesianischen und monetaristischen Fixierung auf rigorose numerische Analysen und mathematische Sophistik konzentriert sich die österreichische Schule darauf, ein kausales Verständnis von Phänomenen zu etablieren und Implikationen aus nachweislich wahren Axiomen logisch abzuleiten. Die österreichische Geldtheorie geht davon aus, dass sich Geld in einem Markt als die marktfähigste Ware und das meistverkaufte Gut herausbildet. Geld ist das eine Gut, das von seinem Besitzer am einfachsten und zu den günstigsten Bedingungen verkauft werden kann. Ein Gut, das seinen Wert behält, wird immer einem Gut bevorzugt, das seinen Wert verliert. Deshalb werden Sparer, die ein Tauschmittel wählen wollen, immer zu einem Gut tendieren, das im Laufe der Zeit seinen Wert als monetärer Vermögenswert behält. Netzwerkeffekte tragen dazu bei, dass sich am Ende nur einige wenige Vermögenswerte als Tauschmedien herausbilden können. Für Mises ist das Fehlen einer staatlichen Kontrolle eine notwendige Voraussetzung für die Solidität des Geldes, da der Staat immer der Versuchung unterliegen wird, sein Geld zu entwerten, sobald die Sparer anfangen, ihre Ersparnisse darin anzulegen und das Geld dadurch im Wert steigt. Indem Nakamoto das Gesamtangebot an Bitcoins, wie in Kapitel 8 erläutert, festlegte, war er eindeutig nicht von den Argumenten der Standard-Makroökonomielehre überzeugt und stärker von der österreichischen Schule beeinflusst. Diese Lehre argumentiert, dass die Geldmenge selbst irrelevant ist und dass jedes Angebot an Geld ausreicht, um eine Wirtschaft jeglicher Größe zu betreiben, weil die Währungseinheiten unendlich teilbar sind und weil es nur auf die Kaufkraft des Geldes in Bezug auf reale Güter und Dienstleistungen ankommt und nicht auf seine numerische Menge. Wie Ludwig von Mises es ausdrückte, Zitat, »Die Leistungen, die das Geld erbringt, sind von der Höhe seiner Kaufkraft abhängig. Niemand will in seinem Bargeld eine bestimmte Anzahl von Geldstücken oder ein bestimmtes Gewicht von Geld halten. Man will vielmehr einen Bargeldbestand mit einer bestimmten Kaufkraft halten. Da die Märkte dazu neigen, den endgültigen Zustand der Kaufkraft des Geldes in einer Höhe zu bestimmen, in der das Geldangebot und die Nachfrage nach Geld übereinstimmen, kann es niemals einen Überschuss oder einen Mangel an Geld geben. Jeder Einzelne und alle Einzelpersonen zusammen genießen immer in vollem Umfang die Vorteile, die sie aus dem indirekten Tausch und der Verwendung von Geld ziehen können, egal ob die Gesamtmenge an Geld groß oder klein ist. Die Leistungen, die das Geld erbringt, können durch eine Veränderung der Geldmenge weder verbessert noch beeinträchtigt werden. Die Menge an Geld, die in der gesamten Wirtschaft zur Verfügung steht, ist immer ausreichend, um für alle das zu gewährleisten, was Geld im eigentlichen Sinne bewirkt und kann. Zitat Ende. Murray Rothbard stimmt Mises überein. Zitat, eine Welt mit konstanter Geldmenge wäre eine Welt ähnlich derjenigen, die während eines Großteils des 18. und 19. Jahrhunderts existierte. Diese Welt war geprägt von der erfolgreichen Blütezeit der industriellen Revolution mit erhöhten Kapitalinvestitionen, die das Warenangebot erhöhten, sowie von sinkenden Preisen für diese Waren und sinkenden Produktionskosten. Zitat Ende. Nach österreichischer Auffassung wird das Wirtschaftswachstum bei einer festen Geldmenge die Preise für reale Güter und Dienstleistungen sinken lassen, sodass die Menschen in Zukunft immer mehr Güter und Dienstleistungen mit ihrem Geld kaufen können. Eine solche Welt würde den unmittelbaren Konsum, wie die Keynesianer befürchten, zwar abschrecken, aber zugleich das Sparen und die Investitionen für die Zukunft fördern, sodass zukünftig mehr Konsum stattfinden kann. Verständlicherweise konnte Keynes mit seiner von hoher Zeitpräferenz geprägten Denkweise nicht verstehen, dass die Auswirkungen erhöhter Sparmaßnahmen auf den derzeitigen Konsum durch die Ausgabenerhöhung mehr als ausgeglichen werden, die den erhöhten Sparmaßnahmen der Vergangenheit zu verdanken sind. Eine Gesellschaft, die den Konsum kontinuierlich verschiebt, wird letztendlich zu einer Gesellschaft, die langfristig mehr konsumiert als eine Gesellschaft mit geringen Ersparnissen, da die Gesellschaft mit niedriger Zeitpräferenz mehr investiert und damit mehr Einkommen für ihre Mitglieder generiert. Eine Gesellschaft mit niedriger Zeitpräferenz wird langfristig einen höheren Konsum erzielen und über ein höheres Kapital verfügen, selbst wenn ein größerer Prozentsatz ihres Einkommens in das Sparen fließt. Wenn die Gesellschaft ein kleines Mädchen in dem zuvor beschriebenen Marshmallow-Experiment wäre, würde die keynesianische Ökonomie versuchen, das Experiment so zu ändern, dass das Mädchen für das Warten bestraft werden würde, indem man ihr für das Warten ein halbes Marshmallow statt zwei gibt, wodurch das gesamte Konzept der Selbstkontrolle und der niedrigen Zeitpräferenz kontraproduktiv erscheint. Unmittelbaren Genuss haben zu wollen, ist in wirtschaftlicher Hinsicht die wahrscheinlichere Handlungsweise, was sich dann auch insgesamt auf die Kultur und Gesellschaft auswirkt. Die österreichische Schule hingegen erkennt durch die Predigt vom soliden Geld die Realität der Abwägung an, die in der Natur des Menschen liegt und ebenso, dass das Kind mehr Belohnung erhält, wenn es wartet, was es langfristig glücklicher macht und ermutigt, seine Befriedigung zu verschieben, um danach umso mehr Genuss zu haben. Wenn der Wert des Geldes steigt, werden die Menschen wahrscheinlich viel anspruchsvoller mit ihrem Konsum umgehen und weit mehr von ihrem Einkommen für die Zukunft sparen. Die Kultur des demonstrativen Konsums, des Shoppings als Therapie, der ständigen Notwendigkeit, billigen Plastikmist durch neueren, auffälligeren billigen Plastikmist zu ersetzen, hätte keinen Platz in einer Gesellschaft mit einem Geld, das mit der Zeit an Wert gewinnt. In einer solchen Welt würden die Menschen eine niedrigere Zeitpräferenz entwickeln, da ihre monetären Entscheidungen das Handeln der Menschen auf die Zukunft ausrichten und sie lernen würden, die Zukunft mehr und mehr zu schätzen. Eine solche Gesellschaft würde dazu führen, dass die Menschen nicht nur mehr sparen und investieren, sondern auch moralisch, künstlerisch und kulturell auf die langfristige Zukunft ausgerichtet wären. Eine Währung, die im Wert steigt, fördert das Sparen, da das Ersparte mit der Zeit an Kaufkraft gewinnt. Dadurch wird ein verzögerter Verbrauch gefördert, was zu einer niedrigeren Zeitpräferenz führt. Eine Währung hingegen, die an Wert verliert, veranlasst die Bürger ständig nach Renditen zu suchen, um die Inflation zu schlagen. Diese Renditen bergen jedoch immer Risiken und führen somit zu einer Zunahme der Investitionen in risikoreiche Projekte und zu einer erhöhten Risikotoleranz unter den Investoren, was zu erhöhten Verlusten führt. Eine Gesellschaft mit wertbeständigem Geld entwickelt in der Regel eine niedrige Zeitpräferenz, indem sie lernt, zu sparen und an die Zukunft zu denken, während eine Gesellschaft mit hoher Inflation und abwertender Wirtschaft eine hohe Zeitpräferenz entwickeln wird, da die Menschen die Bedeutung des Sparens aus den Augen verlieren und sich auf den unmittelbaren Genuss konzentrieren. Darüber hinaus würde eine Volkswirtschaft mit einer aufwertenden Währung nur in Projekte investieren, die eine positive reale Rendite über der Wertsteigerung des Geldes hinaus bieten, was bedeutet, dass tendenziell nur Projekte finanziert werden, die voraussichtlich den Kapitalstock der Gesellschaft erhöhen. Im Gegensatz dazu motiviert eine Volkswirtschaft mit einer abwertenden Währung Einzelpersonen, in Projekte zu investieren, die positive Renditen in Bezug auf die abwertende Währung, aber negativ reale Renditen bieten. Projekte, die die Inflation schlagen, aber keine positiven realen Renditen bieten, reduzieren effektiv das Grundkapital der Gesellschaft, stellen aber dennoch eine rationale Alternative für Investoren dar, da ihr Kapital auf diese Weise langsamer an Wert verliert als die abwertende Währung. Es sind genau diese Investitionen, die Ludwig von Mises als Fehlinvestitionen bezeichnet, unprofitable Projekte und Investitionen, die nur während der Inflationsperiode und der Zeit künstlich niedriger Zinsen profitabel erscheinen und deren unzureichende Rentabilität offensichtlich wird, sobald die Inflationsrate sinkt und die Zinsen steigen, was den Zusammenbruch des Boom-and-Bust-Zyklus verursacht. Wie Mises es ausdrückt, Zitat, verschwendet der Boom durch Fehlinvestitionen knappe Produktionsfaktoren und reduziert die verfügbaren Bestände durch Überbeanspruchung. Seine vermeintlichen Segnungen werden durch Verarmung bezahlt. Zitat Ende. Diese Darstellung hilft zu erklären, warum die Ökonomen der österreichischen Schule die Verwendung von Gold als Geld vorteilhafter finden, während keynesianische Mainstream-Ökonomen die staatliche Ausgabe von elastischem Geld unterstützen, dessen Angebot nach Gutdünken des Staates vergrößert werden kann. Für Keynesianer ist die Tatsache, dass die Zentralbanken weltweit mit Fiat-Währungen arbeiten, der Nachweis für die Überlegenheit ihrer Ideen. Für die Österreicher hingegen ist die Tatsache, dass Staaten auf Zwangsmaßnahmen zurückgreifen müssen, um Gold als Geld zu verbieten und Zahlungen in Papierwährungen durchzusetzen, ein Beweis für die Unterlegenheit von Papiergeld und gleichzeitig für seine Unfähigkeit, in einem freien Markt erfolgreich zu sein. Dies ist zugleich die Hauptursache für die extremen Höhen und Tiefen aller Konjunkturzyklen. Während sich die keynesianischen Ökonomen bei ihren Versuchen, die Rezession zu erklären, auf nichts anderes als die tierischen Geister berufen können, haben die Ökonomen der österreichischen Schule die einzige, kohärente Theorie entwickelt, die eine Begründung für die Konjunkturzyklen liefert. Die österreichische Theorie des Konjunkturzyklus.